WDR 5. Neugier genügt. Man sitzt morgens am Frühstückstisch am Wochenende und es kommen auf einmal zwei Leute rein, die Finger nicht voneinander lassen können. Und man denkt die ganze Zeit so, boah, bitte, ich esse. Das ist Clara. Ihre Mutter hat sich von ihrem Vater getrennt, da war Clara 10. Heute ist sie 30 und hat gerade ihr erstes eigenes Kind bekommen. Ihre Mutter hat immer mal wieder jemanden kennengelernt. Aber irgendwann wurde es dann ernst. Da gab es diesen einen Mann, von dem sie immer wieder erzählte und der immer präsenter wurde. Und irgendwann saß er mit am Tisch, wenn Clara zu Besuch kam. Also man stellt sich ja selten vor, dass die eigenen Eltern noch Sex haben, aber das ist dann in dem Moment so gewahr, weil es einfach so plastisch vor einem sitzt. Und wenn dann einer noch irgendwie so anzügliche Witze macht, irgendwie so, ja, die Badewanne, ja, genau, die braucht man ja nicht nur zum Baden. Und denkst echt so, oh Gott. Und möchte eigentlich echt nur mit dem Kopf auf die Tischkante hauen und denkt, es wird besser, aber es sind halt echt so die Momente. Also man kann ja nicht aufstehen und sagen, und geht, also es ist ja auch unhöflich, aber es sind so Sachen, denkst du, ja, okay. Sowas will kein Kind wissen. Wirklich nicht. Aber Claras Mutter war frisch verliebt und vollkommen egal, wie alt man ist, verliebt sein stellt bekanntermaßen ganz außergewöhnliche Dinge mit einem an. Davon kann auch Julia ein Liedchen singen. Bei uns war sehr klar, Abendbrot ist Familienzeit und da wird der Tisch gedeckt und ein Tee gemacht und ein Salat gemacht und man redet über, was passiert ist. Und dann auf einmal sind da halt doch irgendwie Handys und es piept und es wird gegackert und da denkt man schon, Leute, was geht? Also wenn wir das nicht dürfen, dann geht es bei euch auch nicht. Auf einmal herrschte in Julias Familie verkehrte Welt. Es ist halt normal, dass Eltern ihre Kinder verliebt sehen, also so verliebt, pubertär verliebt, ne? Und dann siehst du, dass Verliebtsein nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern dass man halt offensichtlich immer, wenn man verliebt ist, halt ist wie mit 16. Die Verhaltensweisen sind exakt die gleichen. Also von süß bis halt genauso nervig und peinlich und unangenehm. Das will man manchmal nicht sehen und mitkriegen. Ist man verliebt, dann kommt eben erst einmal nur der oder die eine und dann lange nichts. Sehr lange nichts. Bei Julias Mutter war das nicht anders. Allerdings mit dem kleinen Problem, dass Julias Mutter nicht alleinstehend war. Sie war verheiratet mit Julias Vater. Den hatte sie ganz jung kennengelernt, Kinder bekommen, Haus gebaut, mit allem Pipapo. Bis dann der neue Mann auftauchte. Ich glaube, sie war mit damals 40 das erste Mal richtig verschossen. Und sie wusste überhaupt nicht, was ihr da passiert. Und sie hat einfach viele Erfahrungen noch nicht gemacht. Also viele Erfahrungen habe ich vor ihr gemacht als ihre Tochter, die mehr als 20 Jahre jünger ist als sie. Nur da war halt eine Familie, ne? Und Kinder. Und man ist eben nicht 16 und hat alle Entscheidungen noch vor sich, sondern man hat schon sehr viele Entscheidungen getroffen. Julia war damals 22, war in ihrem Elternhaus nur noch zu Besuch und hatte angefangen, sich ihr eigenes Leben aufzubauen. Einfach war das trotzdem nicht. Für mich war immer total klar, dass ich wirklich mich wahnsinnig für sie freue. Aber trotzdem ist das natürlich der Auslöser dafür, dass meine Eltern sich getrennt haben. Egal wie alt man ist, das Elternhaus, das ist, wenn es gut läuft, dieser friedliche Rückzugsort, den es immer in unseren Hinterköpfen gibt und der uns Halt gibt. Nicht, weil wir ständig dahin müssten, sondern einfach, weil es da ist. Wir möchten gern Söhne und Töchter bleiben, in einer Erwachsenen-Variante. Klar verändert sich das Verhältnis zu den Eltern. Man will nicht mehr erzogen werden, höchstens gut beraten. Im Idealfall haben nicht nur Kinder, sondern auch Eltern Zeit, sich langsam an dieses veränderte Verhältnis zu gewöhnen. Aber Clara zum Beispiel wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Nach wenigen Monaten verkündete ihre Mutter, dass sie mit ihrem neuen Freund zusammenziehen wird. Wir ziehen zusammen, heißt, ich ziehe zu ihm. Das war auch für mich so eine Entscheidung im Sinne von, mein Elternhaus wird aufgegeben und sie zieht woanders hin. Okay, das wird irgendwann passieren, das ist ja jedem klar irgendwie, aber dann war es so von jetzt auf gleich so eine Entscheidung. Das war, glaube ich, irgendwie das, was mich so überrascht hat. Auch Julia musste ihre eigene Position ganz plötzlich klären, weil das Verliebtsein ihrer Mutter sie dazu zwang. Die Erwachsene in ihr gönnte ihrer Mutter das neue Glück. Die Tochter dagegen kam schnell an ihre Grenzen. Gerade am Anfang, da war natürlich ganz viel, ja auch teilweise so Eifersucht natürlich, ne? Weil man gemerkt hat, dass die Mutter einfach gerade im Kopf woanders ist, ne? Dass da gerade eine andere Person eine extreme Rolle spielt und einen extremen Raum einnimmt und man vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die man gerade will, ne? Nun war Julia kein kleines Kind mehr, das lauthals auf sein Recht pochen konnte. Eigentlich wollte sie ihren Eltern damals längst auf Augenhöhe begegnen. Sie hat mit ihnen in dieser Zeit viel geredet und gestritten. Natürlich waren Eltern dann auch irgendwie einen daran teilhaben lassen. Und ich glaube, was halt schwer war, dass die manchmal jetzt nicht so ganz unterscheiden konnten, dass es erstmal vielleicht ihr Glück ist, aber natürlich für ihre Kinder ja manchmal auch schwierig ist. Julia gönnt ihren Eltern natürlich ihr Glück. Aber man sitzt dann da als Tochter oder Sohn und würde am liebsten losheulen, weil man auf gar keinen Fall will, dass sich die Dinge verändern. Und man sitzt da als erwachsene Frau oder erwachsener Mann und weiß, dass sich Dinge immer ändern werden, ob man das nun will oder nicht. Ziemlich viele Sachen, die da auf einen einprasseln, als wäre man ein einziger Darsteller in einer sehr bunten und verqueren Revue. Wir sind doch keine Schauspieler, oder doch? Wer sagt eigentlich, dass dieser letzte Freund genauso ein Freund ist oder wird? Niemand! Ich kann machen, was ich will! Ich bin Künstler! Glaubt man sofort, steht ja auch auf der Bühne der gute Mann. Es ist Montagvormittag. Ungewöhnliche Zeit, um ins Theater zu gehen, ich weiß. Aber heute hat die Abschlussklasse der Schauspielschule der Keller in Köln ihre Bühnenreifeprüfung. Mir geht es aber eigentlich nicht um die Schauspieler da oben, sorry Leute, sondern um sie. Mein Name ist Sabine Hahn, ich bin künstlerische Leiterin der Schauspielschule der Keller. Vor allem ist Sabine Hahn schon lange Zeit Schauspiellehrerin. Ist vielleicht ein schräger Gedanke, aber wenn wir bisher immer Tochter und Sohn waren und dann auf einmal mit einer verliebten Mutter oder einem verliebten Vater konfrontiert werden, dann bedeutet das ja auch, dass wir unser Verhalten anpassen müssen, dass wir zwangsweise unser Tochter- oder Sohn-Dasein neu definieren müssen. Wir lernen unsere Rolle neu. Und da kommt Sabine Hahn ins Spiel. Die muss sich ja ständig neue Rollen aneignen. Und das macht sie wie? Es gibt zum einen so viele Methoden, wie es Schauspieler gibt und wie es Dozenten gibt. Es gibt aber auch etablierte Techniken, mit denen man an eine Rolle rangeht. Im Großen und Ganzen ist es so, dass man immer sucht. Alle die Bewegungen, die man tut, jede Technik dient dazu, den Suchvorgang zu gestalten, zu strukturieren. Man steht vor etwas, was absolut nicht erobert ist, was im Grunde genommen ein Rätsel ist, wie ein anderer Mensch ein Rätsel ist. Das heißt, wir als Schauspieler bekommen einen kleinen Ausschnitt geliefert, dann beginnt die Suche. Was ist das für eine Figur? Wie spricht sie? In welcher Situation ist diese Figur? Welche Beziehungen hat die zu anderen Menschen? Welches Ziel hat sie? Ganz wichtig. Wie bewegt sie sich? Wie denkt sie? Wie fühlt sie? Eine neue Rolle ist also vor allem eine Suche. Wäre ja auch zu schön, wenn einer dir ein Drehbuch geben könnte mit den exakten Anweisungen für dein Leben. So nach dem Motto, hier, deine neue Rolle, ist ganz easy. Aber so wie Schauspieler jede neue Rolle für sich erst einmal finden müssen, brauchen wir im echten Leben auch Zeit, um eine neue Rolle einzuüben. Für den Anfang wäre es ja schon ganz gut, wenn man merken würde, wann man eine Rolle verlässt und eine andere einnimmt. Wenn es brenzlig wird, ich habe auch Kinder, ich habe auch einen Mann, ich habe auch Eltern, ich habe auch Schwestern, also man kennt ja diese ganzen Berührungspunkte, die habe ich auch. Wenn es brenzlig wird, versuche ich mich darauf zu besinnen. Und vielleicht bin ich ein bisschen mehr geschult darin, diese Grenzüberschreitungen zu spüren. Sich seiner selbst bewusst werden, sagt die Schauspielerin, und das Gegenüber bewusst wahrnehmen. Und was hilft dabei? Reden ist ein Anfang. Damit werden die Konfliktlinien klarer und die Emotionen übermannen einen nicht einfach. Wie wir uns in unseren verschiedenen Lebensrollen adäquat verhalten und wann es zu Konflikten kommt, das interessiert die Soziologie schon lange. In den Grundbegriffen der Soziologie klingt das so. Die soziale Rolle ist ein Bündel normativer Verhaltenserwartungen, die von einer Bezugsgruppe an Inhaber bestimmter sozialer Positionen herangetragen werden. Rollen sorgen für regelmäßiges, vorhersagbares Verhalten als Voraussetzung für kontinuierlich planbare Interaktionen und erfüllen somit eine allgemeine soziale Orientierungsfunktion. Also, ich übersetze mal kurz. Soziale Rollen erfinden wir nicht selbst, die sind vorgegeben. Wenn wir eine solche Rolle einnehmen, dann werden bestimmte Dinge von uns erwartet. Darauf verlassen wir uns und das hilft uns ungemein, im Alltag klarzukommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind der Chef oder die Chefin einer großen Firma und dann kommen Sie nach Hause und verhalten sich am Esstisch genauso, als wären Sie immer noch im Büro. Geben Sie mir bitte mal das Salz, ja? Wir müssen noch über die Verbesserung unserer Strategie beim Thema Nachbarschaftspflege sprechen. Wie wäre es, wenn wir uns erst einmal mit einem kleinen Willkommensgeschenk auf das ungewohnte Terrain vorwagen? Das besorgen Sie bitte bis morgen Abend, ja? Oder umgekehrt. Verhalten Sie sich mal als Chef im Büro so, als hätten Sie Ihre Couch zu Hause noch nicht verlassen. So, jetzt erstmal ein bisschen entspannen. Beine auf den Tisch. So. Hey, guck mal hier. Hat mir der Bene gerade geschickt. Sauwitziges Video. Hey Digga, komm, schick dir das mal rüber, ja? Sie würden nicht nur verwunderte Blicke auf sich ziehen, sie würden sich auch sehr unwohl fühlen, denn irgendwie macht man das eben nicht. Dieses Rollenverhalten ist Teil unserer Sozialisation. Erziehung, Schule, Medien, Menschen, die uns umgeben, all das prägt uns. Und irgendwann haben wir die Regeln, die unsere Gesellschaft vorgibt, so verinnerlicht, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen. Klingt alles nach einem wahnsinnig engen Korsett, das uns einschnürt. Aber so unflexibel sind sie gar nicht. Rollen werden immer wieder korrigiert, nachgebessert, neu definiert. Sie sind im Fluss. Sie sind also weniger ein Korsett, vielleicht lässt es sich eher mit einem Geflecht aus Gummibändern beschreiben. Es gibt Struktur, ist dabei aber dehnbar. Heißt aber auch, dass wir uns manchmal darin verheddern. Das hat Julia auch ganz ohne Soziologie-Handbuch gemerkt. Also das, was du dir als Tochter vielleicht denkst, nämlich ich will, dass meine Familie zusammenbleibt, geht nicht zusammen mit dem, was du als Freundin deiner Mutter vielleicht denkst, die ihr rät, trenn dich von meinem Vater, weil ich weiß, dass es für dich besser ist. Das sind zwei konträre Ratschläge und man muss sich halt für einen entscheiden. Ist man Tochter oder ist man Freundin? Ich glaube, ich war eher Freundin. Ja, weil ich denke, dass halt nicht alles im Sinne der Familie auch richtig für die einzelnen Mitglieder der Familie ist. Ich finde, meine Mutter hat jedes Recht dazu, glücklich zu sein. Aber natürlich, wenn man den Ratschlag als Freundin gegeben hat, geht man dann in sein Kinderzimmer und macht die Tür zu. Und als Tochter heult man dann. Wie man aus solch einem Konflikt wieder rausfindet, muss jeder für sich klären. Da könnten uns die Psychologen weiterhelfen. Deswegen bin ich nach Bochum gefahren. Professorin Sabine Schneider ist Leiterin der Kinder- und Jugendpsychologie an der Ruhr-Uni. Sie hat schon viele Fälle wie die von Clara und Julia gesehen, wo Eltern sich plötzlich neu verlieben und Töchter und Söhne plötzlich ungewollt zu Kumpeln oder Freunden werden. Es gibt durchaus Modelle, wo das funktioniert, dass erwachsene Töchter, Söhne mit ihren Eltern wirklich auf so einer Erwachsenenebene dann auch freundschaftlich miteinander umgehen können. Aber das ist eine Sache, die ein Stück weit auch ausgehandelt werden muss zwischen Vater und Sohn, Mutter und Sohn und Tochter, wo ich jetzt nicht so pauschal das sagen würde, dass das nur gut oder nur schlecht ist. Ich würde aber schon sagen, dass für das Kindes- und Jugendalter es oft eine Überforderung ist. Wenn wir erwachsen sind, wird das aber einfacher, sagt Sabine Schneider, weil wir dann im besten Fall selbstbewusster sind und eher wissen, was uns gut tut. Ich denke, wenn ich mich als erwachsene Tochter oder erwachsener Sohn überlastet oder auch zu sehr involviert fühle von den Angelegenheiten meiner Eltern, glaube ich, ist es wichtig, als erwachsene Person das dann auch mit meinen Eltern zu kommunizieren und das auch zu sagen, hört mal, das ist mir zu viel und das ist auch nicht mein Thema, ob ihr jetzt irgendwelche Beziehungsprobleme oder neue Beziehungen eingehen wollt. Das müsst ihr vielleicht irgendwie anders lösen, aber nicht unbedingt dann mit mir. Und Sabine Schneider meint auch, Das ist nicht egoistisch, das darf man auch als Kind seiner Eltern verlangen, nämlich in Ruhe gelassen zu werden. Wenn ich mir klar bin, dass das zwei Rollen sind, dann kann ich, wenn mich nicht gerade irgendwelche Emotionen übermannen, kann ich mir klar machen, dass ich mich für eine Rolle entscheiden muss in der Situation. Also insofern ist es schon ganz gut, überhaupt darüber zu wissen, weil manchen, denen ist das ja gar nicht so bewusst, dass das Dinge sind, die sich widersprechen. Das ist Professor Jens Förster, ein Kollege von Sabine Schneider, den ich in einem Kölner Café treffe. Er sagt, verliebte Eltern sind oft in der stärkeren Position. Deswegen sollte es für sie auch heißen, Rücksicht nehmen. Also ich glaube, es ist nicht angeraten, dass zum Beispiel die Mutter einen dann mit ihrem Hochgefühl der Verliebtheit überfällt. Dann sollte sich die Mutter vielleicht mal ein bisschen zurückhalten, weil, wie gesagt, ihr geht's ja gut, sie ist ja verliebt. Am Ende muss jedes Eltern-Kind-Gespann herausfinden, wie man mit der neuen Situation umgehen soll. Clara zum Beispiel ist nie um einen lockeren Spruch verlegen. Und so hat sie sich auch erst einmal das neue Leben ihrer Mutter angeschaut. Mit ironischer Distanz. So, das erste Jahr habe ich, glaube ich, nur Spitzen losgelassen. Und er hatte halt irgendwie noch einen Teller mit Blümchendekor. Und als meine Mutter das erste Mal hinstellte, guckte ich sie nur an und sagte, du, vor einem halben Jahr hätten wir uns über diese Teller beide schlapp gelacht. Wo sie auch weiß, okay, ja, ich gebe hier, also was natürlich wahrscheinlich jeder ein bisschen macht, ich gebe so einen Teil von mir auf, weil das ist irgendwie zusammengehört. Aber ich denke halt manchmal so, ey, ganz ehrlich, ne, das jetzt? Aber es ist so und sie fühlt sich wohl, habe ich so das Gefühl. Und das, deswegen sage ich halt so, yo, mach das. Aber es ist so, dass ich auch merke so, ich brauche die beiden nicht permanent um mich rum. An diesen Punkt zu kommen, hat etwas gedauert. Das war so ein Abnabelungsprozess. Ich habe immer so lustigerweise gesagt, das war für mich wahrscheinlich so die Pubertät. Weil ich halt so nah an meiner Mutter war immer und wir uns so gut verstanden haben, auch nie Reibereien, irgendwie solche Sachen. Und das war halt so, ich glaube, der Punkt, an dem wir beide so gemerkt haben, so okay, das ist vorbei sozusagen. Also das ist jetzt irgendwie so, da geht jeder so seinen Weg. Sagt Clara und klingt dabei nicht wehmütig, sondern ziemlich gelassen. Auch für Julia haben sich die Dinge verändert. Natürlich hat diese neue Liebe einen anderen Platz eingenommen und die hat auch den Platz von mir verändert. Also so neue Menschen in so engen Familienkonstellationen ändern ja auch Dinge. Was nicht heißt, dass das negativ sein muss. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt aber gut wieder Tochter sein kann. Manchmal vielleicht sogar besser als vorher, weil man einfach anders über Dinge nachgedacht hat, weil man Dinge anders reflektiert hat, weil man Dinge auch mal anders mit seinen Eltern besprochen hat, ne? Weil man auch mal gesagt hat, du, ich fand diesen Rollenkonflikt übrigens einfach irgendwie nicht so schön. Und ich fände es schön, wenn wir da vielleicht in Zukunft ein bisschen besser in unseren Rollen bleiben könnten. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt total klassisch geworden sind. Wir sind trotzdem noch sehr offen miteinander. Wir sind sehr ehrlich miteinander. Wir sind sehr emotional. Aber es gibt schon mittlerweile eher Grenzen, über was man spricht, über was man nicht spricht. So haben beide ihren Platz gefunden oder besser neu definiert und sind zufrieden damit. Am Ende sagen Clara und Julia beide, sie hätten als ihre Mütter sich verliebten, mit ihrer neuen Rolle auch ein Stück Freiheit gewonnen. Nicht immer schicken eben die Eltern ihre Kinder ins wilde Leben hinaus. Manchmal ist es genau umgekehrt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.